Servus Leute und willkommen zur Podcast Folge 3. In der heutigen Folge möchte ich mit euch darüber reden, wie ihr die richtigen Leute für eure Idee findet. Und zwar, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich kein Startkapital zur Verfügung hatte und mir damit also anders aushelfen musste, weil programmieren konnte ich ja nicht, aber ich wollte unbedingt diese Website da haben. Dazu kann ich euch eine kleine Story erzählen, und zwar, wie ich den überhaupt gefunden habe. Ich habe dieses Jahr im Februar diese Idee gehabt und wusste aber nicht, wie sie umsetzen sollen. Dann bin ich ins Internet gegangen und habe mir gedacht, ach, so schwer kann das ja gar nicht sein. Und habe die verschiedensten Webagenturen angeschrieben, verschiedensten Freelancer und gefragt, was ich denn da für Programme bräuchte. Die haben mir auch viele genannt, und schlussendlich kam dabei raus, ich muss das selbst programmieren. Da habe ich mir gedacht, na klasse. Zum selben Zeitpunkt musste ich auch ein Praktikum absolvieren. Das habe ich damals in einem Startup gemacht, in einem Webstudio, um genau zu sein. Und da habe ich dann durch reinen Zufall meinen heutigen Programmierer kennengelernt. Dem habe ich damals die Idee erzählt und habe ihm Folgendes angeboten. Habe gesagt, hör zu, wenn du mir die Webseite programmierst, kriegst du einen bestimmten Prozentsatz von dem Unternehmen ab. Das heißt, er hat quasi die Arbeit, einmal alles zu programmieren, und ab dann, wenn das alles läuft, muss er nichts mehr machen. Das habe ich ihm dann auch so gesagt. Das heißt, er muss einmal einen Aufwand bringen und im Gegenzug kriegt er dann einen bestimmten Prozentsatz von der Firma ab. Das ist bei uns in Deutschland nicht so wirklich gang und gäbe. Das habe ich mir ein Stück weit aus dem Amiland abgeguckt. Und ich persönlich finde es mit Abstand eine der besten Varianten, was man so machen kann, wenn man neu gründen will und das Know-how einfach nicht hat, um seine Idee umzusetzen. Natürlich muss man die Leute auch so ein Stück weit begeistern. Das heißt, ich bin da nicht einfach hin zu ihm und habe gesagt, ey, ich will eine Webseite machen, machst du mit? Sondern ich habe ihm natürlich die Idee lang und breit erklärt. Ich habe das ja auch alles niedergeschrieben und ihm dann vorgelegt und mir gezeigt. Und er hat dann mit Begeisterung so gesagt, ja, können wir machen. Natürlich ist es auch so ein Vorteil, er ist so in meiner Altersklasse, das heißt, er ist jetzt 18 aktuell und ich bin ja gerade mal 19, das heißt, da findet sich schnell ein gemeinsamer Nenner irgendwo natürlich. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, erst 19 seid und ihr geht jetzt zu einem, der ist, was weiß ich, 45, der wird euch zwar nett angrinsen, aber das war's dann auch. Das heißt, sucht euch wirklich jemanden so in eurer Altersklasse, wenn möglich. Das heißt jetzt ja auch natürlich, wenn ihr erst 20 seid, dann macht es ja nichts, wenn der andere 27 ist, das ist ja kein riesen Altersunterschied. Was ihr halt im Voraus wirklich festlegen müsst, wer ist Geschäftsführer, wer ist Teilhaber. Das heißt, wenn ihr später mal wirklich mit der Firma größer werden solltet, beziehungsweise der Webseite, ist ja eigentlich egal, was ihr macht, dann solltet ihr wirklich direkt schon wissen, wer was macht. Also ich habe das zum Beispiel mit dem Programmierer dann so gelöst, ich habe einen Vertrag rausgezogen, das ist ein Partnervertrag, und da steht dann genau drin, was er einzuhalten hat und was nicht. Beziehungsweise das ist auch so ein Stück weit Verschwiegenheitserklärung, das hat einfach damit was zu tun, dass euer Programmierer sehr, sehr viel Infos über euch wissen muss, sonst kann er die Seite gar nicht machen. Deshalb empfehle ich euch wirklich, holt euch dann aus dem Internet, wenn es sein muss, eine Verschwiegenheitserklärung, ändert die ein bisschen ab. Jeder von euch hat heutzutage wahrscheinlich Word oder Open Office. Ändert es mit euren Daten ab und legt es ihm vor, das ist wirklich wichtig. Das muss sich jetzt nicht nur aufs Programmieren natürlich beschränken, das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Das heißt, ich habe es auch schon gehört, dass es mit Marketing funktioniert. Das heißt, es gibt anscheinend Leute, die gehen dann zu Marketingmenschen und sagen, oder zu Marketingleuten und sagen dann, hey, du bekommst 1% meines Unternehmens, wenn du mir hilfst, mein Unternehmen richtig zu positionieren auf dem Markt und mir zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine Marketingkampagne startest. Und wie gesagt, ich finde das persönlich wirklich eine tolle Sache, gerade für jüngere Leute, die wirklich kaum Geld haben. Natürlich ist es auch ein bisschen mit Suche verbunden und mit Arbeit. Das heißt nicht, ihr schreibt den Ersten an und der wird dann gleich sagen, yuppie, yuppie. Falls doch, dann natürlich herzlichen Glückwunsch. Vielleicht habt ihr ja wirklich auch die nächste super Idee und werdet wie Steve Jobs. Falls das nicht eintreten sollte und euch die ersten 5 einfach absagen und sagen, ey, nee, sorry, mit der Idee möchte ich nichts zu tun haben, dann einfach weitermachen. Irgendwann werdet ihr den richtigen finden. Und es ist auch wichtig, den richtigen zu finden. Ganz einfach darum, wenn ihr nicht auf derselben Wellenlänge seid, gibt es nur Probleme zwischen euch beiden und das Projekt wird nicht stattfinden. Und damit wären wir dann heute auch am Ende. Falls ihr noch Fragen haben solltet, werde ich euch unten in den Shownotes meine E-Mail verlinken. Da könnt ihr mir dann gerne Fragen zu dem Thema stellen. Ich werde natürlich versuchen, alle detailliert zu beantworten und damit keine Fragen am Schluss mehr offen sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und würde mich über eine Bewertung auf iTunes natürlich sehr freuen. Und damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal.